Deutschlandfunk Kultur Klangkunst. Ahmed El Ghazouli geht meistens mit Audiorekorder aus dem Haus. I tend to record as much as I can while I'm on the move. Like my parents' house has this front door that sounds amazing and I've used it so much on my tracks. Er sammelt Klänge. Die quietschende Tür seines Elternhauses hat es ihm besonders angetan und er verwendet sie immer wieder. Aber auch Stimmen in der Straße, in der U-Bahn, Gespräche mit Zufallsbekanntschaften verarbeitet er in seiner Musik. But I use a lot of field recordings in my music. Like most of my instruments I make out of field recordings. Die Aufnahmen sind seine Instrumente, Rohmaterial, das er im Computer klanglich und rhythmisch bearbeitet, überlagert, zum Pulsieren und Fließen bringt. Die Aufnahmen stehen bei El Ghazouli zugleich für das, was der Künstler am Ort der Aufnahme erlebt. Begegnungen, Leere, Bewegung, Veränderung in einer Stadt wie New York oder in der ägyptischen Gesellschaft im Jahr 2018. So it's more or less vignettes of specific places in Cairo. Klangskizzen spezieller Orte in Kairo, wo El Ghazouli lebt. Charakterskizzen einer Gesellschaft. 7 Jahre nach dem arabischen Frühling hören wir heute bei Deutschlandfunk Kultur. Ahmed El Ghazoulis Stück The Magma ist gebaut aus Klängen aus den Straßen der ägyptischen Hauptstadt. Herzlich willkommen bei der Klangkunst. Seit 5 Jahren schreibt der Club Transmediale gemeinsam mit Deutschlandfunk Kultur, ORF Kunstradio und dem Festival Musikprotokoll den Wettbewerb Radiolab aus. Gewinner realisieren eine Live-Präsentation beim Club Transmediale und eine Radiokomposition hier auf Deutschlandfunk Kultur. Der diesjährige Gewinner, Ahmed El Ghazouli, hat für sein Stück The Magma eine 360-Grad-Videoinstallation gebaut. Die 360-Grad-Videokamera trug er auf dem Kopf in einem Hut versteckt, damit sein Körper das Bild nicht verdeckt. In der Projektion tauchen wir ein in Straßen, in Gespräche, Pyramiden, die U-Bahn. Die Installation ist noch bis zum 2. April im Berliner Kunstraum Kreuzberg in Bethanien zu sehen und zu hören, zusammen mit Arbeiten 9 weiterer Künstler und Künstlerinnen in der Ausstellung Uncanny Valleys of a Possible Future. Die Radiofassung verwendet Tonaufnahmen derselben Orte. Im Anschluss an das Stück erzählt der Komponist, wie es entstand. Hören Sie jetzt die Ursendung des Radiostücks The Magma von Ahmed El Ghazouli. In der U-Bahn von Kairo. Eine alte Frau läuft durch den Wagen. Schlurft. Kommt näher. Sie segnet die Menschen. Bittet um Geld. Möge euch Gott den Weg mit Wohlwollen ebnen. Möge er euch belohnen. Möge Gott eure Jugend segnen. Möge euch Gott den Weg ebnen und euch vor bösen Krankheiten bewahren. Möge er euch für eure guten Taten belohnen. Helft mir doch, Kinder, sagt sie. Und dass es Gott der Herr ist, der gibt. Gott ist es, der gibt. Er gibt. An einer Bushaltestelle frage ich einen Mann, wie ich zum Wikala-Markt komme. Dort kann man einfach alles kaufen. Ich tue so, als würde ich den Weg nicht kennen. Vom Abdul-Monaim-Riyad-Platz geradeaus. Ja, antwortet er. Und dass der Markt in Wikala näher ist als der in Ataba. Und dass es da einfacher ist. Es gibt dort viele gebrauchte Sachen. Second-Hand-Kleidung, Autos, alles. Stimmt. Er mag auch, dass man dort richtig feilschen kann. Dass es sehr leicht ist, einen Preis zu verhandeln. Runterzuhandeln. Wenn du zum Beispiel Ersatzteile für ein Auto kaufst, kannst du ziemlich hart mit einem Preis sein. Denn letzten Endes muss der andere etwas verkaufen. Zurzeit sind doch alle finanziell am absoluten Tiefpunkt. Das stimmt wirklich. Alle leiden. Es bewegt sich einfach nichts. Die Situation ist jetzt... Ich weiß nicht, sagt er. Dass alles teurer und teurer wird und wir überhaupt keine Ahnung haben, was wir machen sollen. Und was sollen wir nun machen? Möge Gott uns Geduld geben. كله عايز يبيع كله والله الدنيا واقفه واقفه وصلنا لمرحله am Scheide von der Asyl. USB-Kabel, für die ich persönlich garantieren kann, 10 Pfund. Kopfhörer, für die ich persönlich garantieren kann, 10 Pfund. Was war, ich weiß nicht, wie war schon ein Kratzer geworden. Taxi klagt der Fahrer. Fragt mich, in was für einer Welt wird sowas akzeptiert? Worüber er spricht? Der Verkehr. Aber welche Ampeln wären das? Hier ist aber keine Ampel, meint er. Und ich frage ihn, ob den Ampeln an dieser Kreuzung das Problem lösen würden. Am Viktoriaplatz, da gibt es eine Ampel, meint er. Da ist es noch schlimmer. Er fragt mich, warum gerade an dieser Kreuzung so viel Verkehr ist und antwortet selbst. Das ist der permanente Strom von Autos, die aus verschiedenen Straßen kommen, aus allen möglichen Richtungen. Sag ich ja, Ampeln würden da wenigstens ein bisschen Ordnung reinbringen. Wenn die Leute das nämlich allein untereinander aushandeln, dann versucht jeder jeden auszutricksen. Er stimmt zu. Er schlägt vor, die Straße 200 zu nehmen, weil die 213 komplett verstopft ist. Okay. Der ganze Stadtteil ist jetzt verstopft, meint er. Mahdi. Und warum ist das so? Der Taxifahrer findet es seltsam. Der Dekla-Platz ist komplett verstopft. Der Port Said-Platz auch. Der Viktoria-Platz, der Platz vor dem großen Einkaufszentrum. Irgendwas Seltsames passiert da gerade. Der einzige Bereich in Mahdi, in dem überhaupt noch was geht, ist diese Straße. Und dann noch die Corniche, die Straße am Nil. Gott, der Herr, handelt auf seltsamen Wegen. Normalerweise ist doch auf der Corniche der meiste Verkehr. Irgendwas ist los, meine ich nur auch. Vielleicht ein großer Unfall, denke ich. Aber er meint, es seien keine Unfälle passiert. An all den Plätzen ist der Verkehr einfach ganz plötzlich zum Erliegen gekommen. Weshalb das so ist, will ich wissen. Er hat keine Ahnung, Sir. Ob es oft passiert? In Mahdi ja. Zu bestimmten Zeiten unter der Woche. Ganz plötzlich einfach so. Ja, sagt er. Besonders donnerstags. Einfach so. Was für eine Zeitverschwendung. Er ist frustriert. Ich schwöre bei Gott, sagt er, ich habe diesen Job satt. Wegen dem ganzen Verkehr. Dieser Verkehr muss der schlimmste Feind eines Taxifahrers sein. Er widerspricht. Unsere schlimmsten Feinde sind die Mikrobusfahrer. Und die Frauen. Wie sie fahren. Meint er, die sind verantwortlich für den ganzen Verkehr. Nein, damit hat das nichts zu tun. Mit viel Verkehr kann man immer umgehen, aber so ein Mikrobusfahrer kann einen ja tatsächlich verletzen. Und was Frauen angeht, meint er, die wissen überhaupt nicht, wie man fährt. Sie bekommen ihren Führerschein zu Hause auf dem Sofa und fahren einen Automatikwagen. Er meint also, Frauen seien schlechte Fahrer. Natürlich meint er das. Letzten Endes sei ein Mikrobusfahrer immer noch ein Fahrer. Wenn der jemanden reinfährt, weiß er genau, was er tut. Frauen hingegen, nein. Sie hängen am Telefon, flustern sich mitten im Verkehr auf und merken überhaupt nicht, dass da noch andere Fahrer sind. Wenn dann jemand plötzlich bremst, dann fährt sie sehr wahrscheinlich aufs Auto vor ihr. Ich will wissen, ob ihm das schon mal passiert ist. Viele Male. Er sehe sie immer in seinem Spiegel, wie sie von hinten anrollen und dabei telefonieren. Sie telefonieren und passen überhaupt nicht auf. Quatschen über Kartoffeln, gefüllte Zucchini und was auch immer sie abends kochen. Ich erzähle dem Taxifahrer, dass ich kein Auto habe und fast nie fahre. Dann meistens zu Fuß gehe. Und dass mir aufgefallen ist, dass die meisten Leute, egal ob Männer oder Frauen, beim Fahren irgendwas in ihr Handy tippen oder damit telefonieren oder irgendwelche Spiele auf dem Handy spielen. Er findet aber, ehrlich gesagt, dass es in Ordnung ist, zu telefonieren oder was ins Handy zu tippen oder was auch immer zu tun, solange man eben der Straße die gleiche Aufmerksamkeit schenkt wie dem Telefon. Ich bin überzeugt davon, dass es besser ist, das Telefon beim Fahren überhaupt nicht zu benutzen. Und er stimmt mir zu. Ja, da hast du recht. Der Verkehr auf diesem Platz hier scheint zum Glück ganz in Ordnung zu sein, sagt er. Gott sei Dank. Ich sitze immer noch im selben Taxi. Auf der Straße steht jetzt ein anderer Taxifahrer. Er hat seinen Wagen abgestellt und lenkt den Verkehr kurzerhand selbst. Das macht der Typ super, findet mein Taxifahrer. Der Taxifahrer, der zum Verkehrspolizisten geworden ist, schreit jemandem zu: Sir, tun Sie das Telefon runter. Sir. Bewegen Sie sich, Madame. Bewegen Sie sich. Du auch, Sika, ruft der Kollege. Und mein Taxifahrer dreht sich zu mir um. Der Typ weiß wirklich, was er da tut. Die Taxifahrt, oder besser das Stop and Go, geht weiter. Und ich sage, dass dieser ganze Verkehr ihm doch mindestens eine Stunde klaut. Jeden Tag. Eine Stunde ist zu wenig, sagt er. Unsere Fahrt hier, die dauert normalerweise nur 2 Minuten. Und wenn ich eine halbe Stunde mit dieser Fahrt verbringe und mit jeder anderen 2 Minuten Fahrt auch, ja, dann kann ich auch genauso gut zu Hause bleiben. Und für den Motor ist es auch schlecht. Und wenn du dann endlich aus dem Stau raus bist und es weitergeht, dann triffst du garantiert auf irgendwen, der dich nervt. Wie dieser Typ hier, in dem Auto vor uns. Von der Fahrschule. Ich verlasse das Haus morgens um 10 und arbeite bis 10 oder 11, damit ich gerade so lausige 70 oder 80 Pfund verdiene, regt sich der Taxifahrer auf. Zu Recht. Das ist nicht einmal genug für ihn alleine. Ja, genau, stimmt er mir zu. Jeden Monat muss man Raten abzahlen. Nebenkosten, Benzin fürs Auto. Ich pflichte ihm bei. Ja, die Stromrechnung, die Miete. Nein, nein, er hat Mutter und Geschwister zu Hause. Trotzdem muss aber doch die Miete von irgendwem bezahlt werden, wende ich ein. Ja, ja, das zahle er. Miete, Strom, Gas und so weiter. Und morgens, wenn du losgehst, musst du der Familie 100 Pfund da lassen. Jeden Tag. Mindestens, meine ich. Weit kommt man damit nicht mit 100 Pfund, oder? Ich stimme ihm zu. Das ist ja gerade genug für... Ja, unterbricht er mich. Letztlich gibt meine Mutter alles für die eine Mahlzeit aus, die sie an dem Tag kocht. Für 5 Leute ist es gerade so genug für eine Mahlzeit. Maximal 2 Mahlzeiten, denke ich. Aber er sagt, dass das Frühstück nicht zählt. Doch ich wende ein, dass genau genommen ein Frühstück auch 20 bis 30 Pfund kostet. Und dem stimmt er zu, aber für so eine richtige Mahlzeit, da braucht man eigentlich 300 oder 400 Pfund. Um 2 oder 3 Hühnchen zu kaufen. Manche glauben mir nicht, aber es kostet eben so viel. Was kostet es denn zum Beispiel heute 2 Hühner zu kaufen? Die bekommt man doch nicht unter 150, 160 Pfund. ولا تطلع على البر ولا الشط ولا غرقنا ما تعرفش وكل يوم اقاويل جديده الدنيا تبقى حلوه الدنيا تبقى حلوه. Ich spreche mit einem Bahnangestellten. Er sagt: Wir sitzen alle im gleichen großen Boot, mein Junge. So sehe ich das. Die gesamte Bevölkerung sitzt in einem Boot mitten auf dem Ozean. Und wir sind unfähig zu entscheiden, ob wir nach links oder rechts fahren sollen. Oder aber Richtung Ufer. Oder ob wir eigentlich untergehen. Keiner weiß das. Eine andere Frau in der U-Bahn. Betend. Lieber Gott, nur du kennst meine Situation. Nur du kennst meine Einsamkeit. Kein Onkel, kein Vater oder Mutter. Nur dich habe ich, mich zu schützen. Lieber Gott. Der U-Bahn-Angestellte sagt, ich schwöre bei Gott, wir sind Bettler geworden. Das ist die Wahrheit. Unser Ansehen ist schwer beschädigt. In der U-Bahn von Kairo wird alles Mögliche verkauft. In den Tunnel, in den Bahnsteigen, in den U-Bahn-Wagen. Der erste hat Süßigkeiten. Honig-Sesamstangen für 1,5 Pfund. 5 für 5. Normale Honig-Sesamstangen und mit Schokolade. Azalea für 1 Pfund. 5 für 5. Azalea. Der nächste ruft, will jemand 3 Zahnbürsten für 5 Pfund. Ganze 3 Zahnbürsten für 5 Pfund. Kümmert euch um die Zähne eurer Kinder und um eure eigenen für nur 5 Pfund. Und der andere wieder 3 für 5. Repariert damit euer Porzellan und auch Kinderspielzeug für 2 Pfund. Ein Sonderangebot und ein Geschenk für alle, die den Propheten anbeten. Diesen Kleber gibt es in 5 verschiedenen Düften. 2 Pfund, 3 für 5. Ihr könnt damit Kinderspielzeug reparieren. Gerissenes Gummi, Taschen, Glas. Für alle, die Klebemasse wollen, 3 für 5 Pfund. Ein Sonderangebot. Unser einziger Gewinn ist, dass ihr den Propheten lobpreist. Ein sehr gutes Angebot für 2 Pfund. Sir, nehmen Sie 3 für nur 5 Pfund. Ein Sonderangebot. Doppelte Menge für Geschenke von mir für Sie. 2 Pfund. 3 für 5. Thank you. Diamant Mokka Schokoriegel für 1 Pfund oder 6 für 5. Ich gebe euch eine ganze Schachtel für 20. Für die Naschkatzen unter euch und für alle, die ihre Zeit unterwegs vertreiben wollen. Schokolade für euch und eure Kinder, meine Herren. Herstellungsdatum und Ablaufdatum stehen drauf. Für nur 1 Pfund und 6 für 5, meine Herren. Schokoriegel, meine Herren, für 1 Pfund oder 6 für 5 Pfund. The Magma von Ahmed El Ghazouli. Übersetzung aus dem Englischen und Textregie, Julia Thieke, Stimme, Christoph Gavenda, Textaufnahmen, Alexander Brennecke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur, Club Transmediale und dem ORF Kunstradio gemeinsam mit dem Festival Musikprotokoll im steirischen Herbst. Sie hörten die Ursendung. Aufnahmen aus den Straßen Kairos. Ahmed El Ghazouli machte diese Aufnahmen verdeckt, wohl um die Natürlichkeit im Gespräch mit Straßenbekanntschaften zu erhalten. In jeder Jackentasche einen Audiorekorder, auf der Suche nach Begegnungen mit ganz verschiedenen Menschen und Atmosphären. Taxifahrer, Straßenverkäufer, Bettler, die ihre Sicht auf das Leben in Kairo zum Ausdruck bringen. Oh, they're talking about all types of things from normal social interactions, depending on what their jobs are. Like a lot of them work in the metro, for instance. A lot of them are taxi drivers. Street merchants, and just through discussing their everyday lives, you can find out a lot about the kind of struggles they go through and the difficulties and hardships. Well, we took a loan out from the IMF, and we had to float our currency, and that caused massive inflation, and that was a big topic throughout, especially with taxi drivers and how their fares haven't risen and who's to blame for that, who should compensate for that. That's a big issue, that's a big conversation. Dass Ägypten einen Kredit beim Internationalen Währungsfonds aufnehmen musste, dass seitdem Inflation herrscht und die Gehälter stagnieren. Und wer dafür verantwortlich zu machen ist. And there's also some social stuff that has more to do with women and how they're perceived in society. The very sight of a woman driving is annoying to most men in Cairo. So they kind of look for the mistakes. Und soziale Themen. Das Bild der Frau in der Gesellschaft, Frauen am Steuer, irritieren viele Männer in Kairo. Bei seinen Aufnahmen treten auch Störungen auf. Im Original klingen sie manchmal vermuffelt, weil der Rekorder in der Jacke versteckt ist. Aber an einer natürlichen Abbildung hat El Ghazouli wenig Interesse. Die Klänge sind für ihn Rohmaterial, das er intensiv transformiert. Unablässig sammelt er, nimmt seine Umgebung auf, hört sich durch das wachsende Klangarchiv, zerschneidet Sounds in kleine Schnipsel, verformt den Klang. For Magma, especially the final cut, I was collecting as many sounds as possible from around the locations that I picked to build one common library and build the piece out of. I constantly record my environment as much as I can, really. I have these sessions where I sit down and I go through my audio and I chop them up. In the same way as if I'm listening to something and I hear like a bit, like, maybe I can take this part and turn it into something else. It's not that much different, really. I think I process both in the same ways. I mean, whether I recorded something myself from, you know, field recordings, or if I record sample something off a record, I don't think I process them any much differently. Für Ahmed El-Ghazouli besteht wenig Unterschied zwischen dem Material für ein Radiostück wie The Magma, in dem Menschen Geschichten erzählen, und Material für elektronische Tracks, für die er sich meistens Samples aus fremden Musikstücken zusammensucht. Stimmen, Musik, Geräusche, alles ist Material, das er wie ein Bildhauer formt. Dass er Ägypter ist und dort lebt, spielt für seine Musik kaum eine Rolle. Auch wenn die Kunst- und Musikwelt das oft anders haben will und ihn fälschlich in Verbindung mit Musik wie dem populären ägyptischen Elektro-Shabi bringt. All the time they try and put us in these in that box of, oh, you come from this part of the world, so you must sound like this. Like, I've had numerous publications write about my music and mention a strong link to Elektro-Shabi or to Maharaganat. They obviously haven't heard the music, but that fact aside, it just shows you that, I mean, they come in with a narrative and they try to make it fit reality. El-Ghazouli will nicht Träger folkloristischen Gepäcks sein, lässt sich von europäischen Erwartungen nicht dazu drängen, arabische Instrumente wie die Oud zu verwenden. Spätestens seit dem Internet sind für ihn musikalische Szenen wie die elektronische Musik nicht an Orte und nicht an individuelle Herkunft gebunden. It's more or less alternative music that has very little to do with geographical location. We as a collective believe that where you live in 2018 has very little to do with what you sound like, unless you kind of make an effort for it to sound specifically like, I don't know, oh, I come from this place, I'm going to make an effort to sound like I come from this place, because the internet has been in our houses for, you know, decades now. I just made music and I sent it to Lee Gamble and he liked it and he, you know, put out my record. It was just as if I was living anywhere in the world, really. We all have SoundCloud around the world, you know, it's as easy as that. Ahmed El-Ghazouli über sein Stück The Magma, über westliche Klischees und elektronische Musikkultur. Zum Abschluss hören wir einen Ausschnitt aus einem Nicht-Radiophon-Release von Ahmed El-Ghazouli, den Track Numbers, der im Jahr 2017 auf Lee Gambles Label UIQ erschienen ist. Kommende Woche hören Sie hier bei der Klangkunst auf Deutschlandfunk Kultur Untraining the Ear. Künstler und Künstlerinnen stellen ihre Hörpraxis vor und hinterfragen, wie unser Denken unser Hören prägt. Am Mikrofon verabschiedet sich Golo Völlmer.